Gedanke. Gerne möchte ich mein Leben mit Fantasie führen. Ohne die Begabung zu ihr, würde ich nicht besser aushalten können, was zu erfahren ist. Wer die Ideen der Fantasie nicht anerkennen möchte, muss sie verwerfen. Dann geht er aber zuweilen leer aus, während andere eine Krone getragen haben. Und das haben sie zu Recht getan.